tolle Show, ich interessiere mich für Politik. Täglich etwas Neues, man hat kaum noch den Überblick. Aber manchmal staune ich wirklich, also kann's denn sowas geben? Dieser Heinz Gablinski, der ist immer noch am Leben. Dabei gibt's täglich Attentate, Terroristen überall. Schon wieder eine Bombenbedrohung, schon wieder ein Überfall. Gegen Atomkraftwerke, gegen Gift und Sondermüll. Macht nach einer sauberen Umwelt, behauptet ihr zu streben. Und